Es gab noch vielerlei andere elektronisch-akustische Aktivitäten im Osten der deutschen Front des Zweiten Weltkriegs. Zum Beispiel einen bulgarischen Volkssender in deutscher Sprache, von dem Wortfetzen erhalten sind, und die Agitation in vorderster Front per Lautsprecher aus dem Schützengraben. Jetzt spricht der Vorsitzende der Kommunistischen Partei Deutschland und der vom deutschen Volke gewählte Reichstagsabgeordnete Wilhelm Dieck. Wenn wir Hitler stürzen, dann werden wir dem Krieger ein Ende machen und uns von der Schande befreien, die Hitler über unser Volk gebracht hat. Dann werden wir uns vor der Katastrophe bewahren, in die uns Hitler treiben will. Da könnten wir uns eine würdige Regierung des Volkes, eine Regierung der Freiheit und des Friedens, eine Regierung, die die Ehre des deutschen Volkes wiederherstellt und die Garantie schafft, dass unser Volk als gleichberechtigte Nation in der großen Völkerfamilie leben kann.